langsamste DJ der Welt. Genau, der steht hier im Studio und feiert mit euch den heiligen Abend, wo immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Einige sind schon seit 2 Stunden dabei, andere haben vielleicht gerade erst eingeschaltet. Vielleicht, weil sie mit dem Essen fertig sind, vielleicht, weil sie auch wissen, dass hier immer um diese Uhrzeit nach den Infos ein echter Klassiker läuft. Es gab vor allen Dingen in Irland und auch teilweise in Amerika in den letzten Wochen ein bisschen Diskussionen um dieses Stück. Ich spreche von Fairy Tale of New York, weil in dem Stück gibt es ja so eine Art kleines Theaterstück. Da beschimpfen sich zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, und da fallen ein paar Worte, die sind nicht so ganz astral möglicherweise. Aber der Sänger von den Pogues hat deutlich erklärt, er wollte niemanden persönlich damit angreifen. Es geht hier wirklich darum, dass diese beiden Menschen im Grunde genommen so einen kleinen Streitauftritt in dem Song haben. Ich möchte euch damit, wie auch in all den Jahren zuvor, jetzt einen schönen heiligen Abend wünschen, der für mich immer so richtig um 20 Uhr beginnt. 1 Live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty, queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing "Go Away Babe," and the bells were ringing out for Christmas Day. In that bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD chorus still singing "Go Away Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. For Christmas Day. Fairy Tale of New York. Eine kleine Weihnachtsgeschichte. Ich habe es eben schon gesagt. Ihr könnt mir schreiben, das geht natürlich über die 1 Live App. Ihr könnt mir auch direkt ins Studio schreiben, 1live@wdr.de. Und auch über andere Kanäle bin ich erreichbar. Ja, in all den Jahren, in denen ich hier am Heiligen Abend stehe, habe ich viel, viel Post bekommen. Und es sind auch teilweise so kleine Verbindungen entstanden, jetzt über den Schriftverkehr. Dadurch, dass ich weiß, einige Menschen haben immer wieder zugehört, in jedem Jahr waren immer wieder dabei, hier bei der Show mit dem einsamsten DJ der Welt. Und natürlich über all die Jahre, dann merkt man sich, da wünscht sich der eine oder die andere immer wieder dasselbe Lied. Und ja, so war das bei Andreas aus Hamburg, der, ich glaube, über all die Jahre zugehört hat. Und ich habe mich immer gefreut über seine Weihnachtswünsche und auch über seinen Musikwunsch, den er gerne hier präsentiert bekommen wollte. Ich habe es auch immer gerne erfüllt, weil das Stück für mich persönlich selber eins aus meiner Kindheit war, das ich immer für ein besonders schönes Weihnachtslied gehalten habe oder so empfunden habe. Und tatsächlich hat mich Andreas dann gestern Abend angeschrieben und hat mir zum ersten Mal die Geschichte erzählt, warum er sich dieses Lied immer gewünscht hat. Und da muss ich hier jetzt selber ein bisschen schlucken, ihr hört das, es war sehr ergreifend. Er hat sich dieses Lied in jedem Jahr immer gewünscht für seinen leider schon viel zu früh verstorbenen Bruder, der dieses Stück eben über alles geliebt hat, und Andreas lag das sehr am Herzen. Ja, Mensch, ihr merkt, ich bin gerührt. Ich war gestern, als ich die Geschichte gelesen habe, hat es mich echt richtig gepackt. Aber es ist mir eine große Freude und Ehre, für diesen Bruder Thomas, aber auch für alle anderen jetzt, dieses Stück zu spielen. Von Jonah Louie, Stop the Cavalry. Habt einen schönen Heiligen Abend. Churchill comes over here to say we're doing splendidly, but it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? Sure. Eins Live. Weihnachten. Thank you. Der heilige Abend hier in 1 live mit dem einsamsten DJ der Welt, der sich viel freut über viele gute Nachrichten. Marcel hat eben geschrieben, zusammen mit Jenny, Yolanda und Fenja bei Raclette, wie in jedem Jahr, heute Abend mit dieser Weihnachtsshow. Und Ähnliches kommt auch aus Mülheim. Da schreibt Sebastian, hallo Mike, freut uns, dich zu hören, alle Jahre wieder. Immer wieder schön. Sitzen hier bei meiner Schwester und chillen zusammen und haben uns ein schönes Gläschen eingeschenkt. Meine Mutter möchte gerne ein bestimmtes Stück hören von Frankie Goes to Hollywood. Ja, mein Gott, es ist heiliger Abend, da schenke ich euch gerne. Ich wollte es eigentlich erst später spielen, vielleicht mache ich es auch nochmal. Aber deswegen jetzt für euch Power of Love. Und für alle anderen natürlich. Habt einen schönen heiligen Abend. Keep the vampires from your door. Ay, ay, ay, ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. The power of love. 1Live Stauschau. Um kurz nach 8:30 ist nichts los auf den Straßen. 1Live. Der einsamste DJ der Welt. Der heilige Abend hier in 1 live mit dem einsamsten DJ der Welt. Und ja, interessant. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich mitbekomme, was es bei euch zu essen gibt. Ihr könnt euch denken, die Wahrheit ist natürlich auch, der einsamste DJ der Welt ist nicht ganz alleine. Ich habe immer ein paar liebe Menschen hier noch um mich herum, die kümmern sich entweder, wie ihr eben gehört habt, um die Infos, Technik natürlich auch und jemand, der ein bisschen für mich auch mitschaut, was alles von euch am Post reinkommt. Und ich habe ein paar Würstchen mitgebracht, die werde ich gleich warm machen. Vorher aber noch, ja, eben der Einblick, den ich bekommen habe von Anja, bei ihr gibt's heute Nudelauflauf und das alles hier mit dem Sound aus dieser Radioshow. Wunderbar. Guten Appetit vor allen Dingen, möchte ich auch wünschen. Und Lutz hat geschrieben, hey Maike, wie immer, schöne Musik und wie hieß das Stück eben vor Frankie Goes to Hollywood? Ich werde natürlich, weil hier wirklich vieles in dem Moment entsteht und live ist und ich auch immer wieder versuche, hier ein paar schöne Wünsche unterzubringen, werde ich die komplette Playlist in den nächsten Tagen wie gewohnt fertig machen. Aber ich darf dir jetzt schon verraten, Lutz, das war eben von den Sugar Cubes, das Stück Birthday. Das gibt es auch mit Gesang, aber das war der Justin Robertson Dub von der Nummer. Ja, was immer ihr gerade macht, ob ihr noch esst, lasst es euch gut schmecken oder ob ihr euch ein bisschen bewegen wollt, wie auch immer. Ich hoffe, wir haben ja alle gemeinsam einen schönen heiligen Abend. Nurse Johnson, is the mother still in the recovery room? Yes, Dr. Blair. Okay, I'll go to the waiting room and inform the father it's a boy. I'm afraid there is no father, sir. Another ghetto bastard, huh? I'm afraid so. Well, put in with the rest of the born losers. All right, doctor. A shame, isn't it? Not a shame, a problem. Dr. Blair. About the drifter who waited for the worst, cause the best lived cross town. Who never planned on having so dick. Why me, huh? Some get a little and some get none. Some catch a bad one and some leave the job half done. I was one who never had and always mad. Never knew my dad. Motherfuck the fact. Well, anyway, I did pick up flips and clip them. Seemingly stick ups. Cause niggas had to trigger hiccups. I couldn't get a job. Nappy hair was not allowed. My mother couldn't afford us all. She had to throw me out. I walked the strip, which is a clip. Who wanna hit? They got them quick. I had to eat this money. Spit and spit. I threw in braids. I wasn't paid enough. I kept them on cause I couldn't afford a haircut. I got laughed at. I got chumped. I got dissed. I got upset. I got a tick and a banana clip. Was down the throat. I still have been broke, so a lot of good I would've did or done. If not for bad luck, I wouldn't have none. Why did I have to live a life of such a bad one? Why when I was a kid and played, I was a sad one? And always wanted to live like this a fat one. A ghetto bastard, born next to the projects. Living in the slums with bombs, that's in our watch. Do I have to be like this? Mama said I'm priceless, so why am I worthless? Starving is just what being nice kid. Sometimes I wish I could afford a pistol then, though. To stop the hell, I would've ended things a while ago. I ain't have jack, but a black hat and knapsack. Wore scars, stolen cars, and a blackjack. Drop that, and now you want me to rap and give? Say something positive, well, positive ain't where I live. I live right around the corner from West Hell. 2 blocks from South shit, and once in a jail cell. The sun never shone on my side of the street, see? And only once or twice a week I would speak. I walked alone, my state of mind was home sweet home. I couldn't keep a girl, they wanted kids with cars and chrome. Some life, if you ain't where gold, yes I was old. And you got more juice and dope for every bottle sold. Hell no, I say there's gotta be a better way. But hey, never gamble in a game that you can play. I'm flown and flown and going and on no one and not now. How will I do it? How will I make it? I won't, that's how. My third year to adulthood is still a knucklehead. king to see, ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. Peace on earth, can it be? And years from now, perhaps we'll see. Our finest gifts we bring of glory. See the day for the king of goodwill. Living in peace away. So peace on earth when we come. Live in peace again, then peace on earth, can it be? Can it be? Eins live, Weihnachten, schenkt euch Liebe. With you, oh, I wish I was there with you. You give me a meaning. sweet feeling lonely, and then I'm leaving. I go, I go, I go. Tell my heart to lie, but I know deep inside it's true that I wish I was there with you. That I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you. Eins live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. You tell all the boys no. Makes you feel good. Yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl, take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful? Labyrinth. Und ich bleibe noch ein bisschen gefühlvoll, weil ich eine schöne Mail bekommen habe von Wolfram. Er hat sich dieses Lied hier schon mal gewünscht und ich spiele es gerne für Wolfram, den kleinen Mann, und für Betty. Und die Botschaft, die drin steckt, die ist wichtig, nicht nur an so einem Abend wie heute. Euch alles Liebe und Gute zu diesem heiligen Abend und Danach werde ich den Wunsch von Ingo erfüllen. Er möchte noch ein bisschen Bewegung haben und hat sich was von den Fanta 4 gewünscht. Das mache ich danach. Bacharach mit What the World Needs Now. Ich habe Ingo schon was versprochen. Ich mach's gleich nach den Infos, weil die müssen ja pünktlich laufen, die Nachrichten. Deswegen bis dahin noch hier dieses Weihnachtsstück. Eins live. Weihnachten schenkt euch Liebe. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas. treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Infos. Mit Lukas Haack um 21 Uhr.